akavela kuloba mjalo wamsambiki mjalo wamsambiki tini akavela kuloba mjalo wamsambiki mjalo wamsambiki tini akavela kuloba mjalo wamsambiki mjalo wamsambiki tini akavela kuloba tini akavela kuloba mjalo wamsambiki mjalo wamsambiki iro dasa utumiro dasa utumiro jangwana baba jangwana baba iro dasa utumiro dasa utumiro jangwana baba jangwana baba iro dasa utumiro dasa utumiro jangwana baba jangwana baba iro dasa utumiro dasa utumiro jangwana baba jangwana baba iro dasa utumiro dasa utumiro jangwana baba jangwana baba kubana kuma namukani libon amunzoko babola bola kubana kuma namukani libon amunzoko babola bola kune kumele namukani libon amunzoko babola bola hitaka nilinkata libon inamtashio ini mama hitaka nilinkata libon inamtashio ini mama italini bana libon inamtashio ini mama yakele muntu lo ini bon inamtashio ini mama iranda nilinkata libon inamtashio ini papa iranda nilinkata libon inamtashio ini babo iranda nilinkata libon inamtashio ini papa iro dasa utumiro dasa utumiro jamwana baba jamwana iro dasa utumiro dasa utumiro jamwana baba jamwana iro dasa utumiro dasa utumiro jamwana baba jamwana iro dasa utumiro dasa utumiro jamwana baba jamwana iro dasa utumiro dasa utumiro jamwana baba jamwana baba baba mtshali wa Msambiki mtshali wa Msambiki timi ya kavela kulu timi ya kavela kulu mtshali wa Msambiki mtshali wa Msambiki timi ya kavela kulu baba mtshali wa Msambiki mtshali wa Msambiki timi ya kavela kulu.